Ich heiße euch erstmal herzlich im Namen des Antifa AK und der IL Köln. Ja, hier willkommen. Noch kurzer Werbeblock im Rahmen auch von des 20-jährigen Jahrestags der Pogrome von Rostock finden in Köln noch zwei Sachen statt. Einmal am Dienstag in der Alten Feuerwache ein Vortrag von dem bundesweiten Bündnis Rassismus tötet, den veranstaltet der Jugendclub Courage und der AKU. Da findet man auf der Seite vom Jugendclub Courage, jccourage.de, noch Infos und so. Und Mittwoch zeigt die antifaschistische Jugend Köln und hier die Antifa 103 aus Kalk, an Kalk Post, ich glaube den Film The Truth Lies in Rostock, öffentlich, abends, ab wie viel Uhr war das? 19:30 Uhr, genau. Ja, da kann man, ist auch so eine öffentliche Aktion, da kann man hingehen. Und dann am Freitagnacht fährt dann der Bus nach Rostock. Jo, das war's so zum Werbeblock. Ja, also die Veranstaltung hat den Namen, unter dem Titel läuft das hier, damals wie heute, deutsche Zustände aufmischen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der antirassistischen Kampagne, erinnerst du dich noch an Rostock-Lichtenhagen, die wir als Antifa AK Köln, hier mit, also Kampagne mit so ein paar Veranstaltungen machen, mit der wir zur bundesweiten Demo am 25.08. anlässlich des 20. Jahrestags der Pogrome mobilisieren. Thema des heutigen Abends sind die Pogrome des frisch wiedervereinigten Deutschlands. Vor fast genau 20 Jahren, im August 1992, kommt es zu den größten rassistischen Pogromen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Rostock-Lichtenhagen. Dieser Name etabliert sich als Symbol für das Wüten einer deutschnationalen Allianz aus aufrechten Bürgerinnen und organisierten Neonazis. Dort griff dieser rassistische Mob über Tage hinweg die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, kurz ZAST, sowie ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiterinnen an. Tausend Umstehende klatschten bei Bier und Wurst Beifall, als die Häuser in Brand gesteckt wurden. Das ist ja das bekannte Bild, kennt ihr wahrscheinlich diesen Truth Lies in Rostock, da gab es ja dann zum Beispiel diese Würstchenbude, die sich also auch so als Bild irgendwie eingebrannt hat, wo es dann währenddessen Bier und Wurst ausgeschenkt wurde. Ja, während Politik und Medien gegen Ausländerinnen hetzten, kommt es überall in der frisch vereinten BRD zu einer Welle rassistischer Anschläge. Das ist ja ungezählt. Zeitsprung, also zu heute. Seit Mitte der Nullerjahre inszeniert sich Deutschland als von der dunklen Seite der Geschichte entbehrte Nation und feiert sich dafür selbst. Neben dem Partynationalismus zelebriert sich die deutsche Nation die politischen Jubiläen und gratuliert sich zu 20 Jahren Mauerfall, 20 Jahren Einheit, 20 Jahre demokratische Revolution und auch 60 Jahre Grundgesetz. In dieser Reihe fällt jetzt auch so ein natürlich wie ein Anführungszeichen trauriges Jubiläum der jüngsten Geschichte, wie die Pogrome. Wie geht der Staat damit um? Also Schweigen, keine Spur. Politik und Presse gehen diesen Tag selbstbewusst an und veranstalten selber Gedenktermine. Die BRD wird unter der Leitung des Antikommunisten und jetzigen Bundespräsidenten Joachim Gauck, ausgerechnet gebürtiger Rostocker, ihre neue deutsche Leitideologie gemäß verbreiten, dass externe Chaoten, das sind in Anführungszeichen, für die Gräueltaten auch oft genutzt, das Wort Eskalation von Rostock-Lichtenhagen verantwortlich seien. Heute sei man von solchen Tendenzen befreit. Letztendlich werden sie darauf hinarbeiten, am Ende nicht trotz, sondern gerade wegen der Pogrome von Rostock-Lichtenhagen stolz auf Deutschland zu sein. Ja, also zum Beispiel jetzt das Neueste, wie man jetzt ja sehen kann, also es gab ja zum Beispiel für letzte Woche gab es so eine Doku auf NDR über die Pogrome, so ein Dreiviertelstunden-Ding. Das ist anders als jetzt dieser von Biedermännern und Brandstiftern, das ist nicht gerade irgendwie ein kritischer Streifen, da wird hauptsächlich die ganze Zeit ein Volkspolizist interviewt, der da im Block gearbeitet hat und bis dann die Wende kam, war alles super, weil das ja so ein Vorzeige Stadtteil war, Lichtenhagen, und dann kam ja die Wiedervereinigung und damit dann ja mit dem Länderausgleicher die sogenannten Asylanten und dann, also die Perspektive ist ja ganz klar, es wird gesagt, ja, hätte man irgendwie vorher abgeschoben, wäre es nicht dazu gekommen. Also, genau. Ja, wir wollen uns unter der Fragestellung, also das ist die erste Frage, die wir uns heute stellen, warum nach Rostock-Lichtenhagen fahren, also nach 20 Jahren, an diesem Abend mit der Situation vor 20 Jahren beschäftigen, aber auch den Bogen zu heute spannen. Ja, dazu haben wir folgende Referenten eingeladen. Osaren, zu meiner Linken, ist Vertreter der Gruppe The Voice, Refugee Forum Germany. The Voice ist eine Flüchtlingsselbstorganisation und wurde im Jahr 1994 gegründet, um eine Organisationsplattform gegen Residenzpflicht, Abschiebung, Lagerterror und institutionellen Rassismus auf täglicher Basis zu bieten. Momentan ist The Voice am bundesweiten Netzwerk der Flüchtlingscamp sowie an der Organisation des nächsten Break the Isolation Camps in Erfurt Ende August beteiligt. Ganz links von mir sitzt Tom, der ist Mitglied bei der Gruppe Theorieorganisation Praxis, kurz TOP, aus Berlin. Die sind wie der Antifa-AK auch im linksradikalen kommunistischen Bündnis ums Ganze organisiert. Das Bündnis ums Ganze war zuletzt bei der Mobilisierung zum europaweiten Aktionstag M31 in Erscheinung getreten und hat sich zum G8-Gipfel 2007 gegründet. Und ja. Ja, Micha, zu meiner Rechten, sitzt hier heute für die Interventionistische Linke Köln. Leider war es eigentlich geplant, dass hier ein Vertreter der Gruppe Avanti Kiel, also Projekt Undogmatische Linke, sitzt. Der musste uns aber leider heute Mittag aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Ja, aber der Micha wird das gut machen. Die EL organisierte kürzlich die europaweiten Blockupy-Aktionstage in Frankfurt am Main. Und ist jetzt ebenfalls an der Mobilisierung nach Rostock-Lichtenhagen beteiligt. Also jetzt haben wir allen mal so den Track Record geliefert. Ja, was zu Demo habe ich schon alles erzählt und so. Ah, genau. Ja, das war jetzt eine Vorstellung schon. Ja, wir haben das so auf... Was? Translation? Ich bin auch der Tom, deswegen... Ach ja, stimmt. Scheiße. Von Voice Jena auch. Zusammen mit Osaren. Und ich wollte mal fragen, braucht jemand englische Übersetzung oder und ist Englisch? Dass auch alles hinbekommt. Ja. Der versteht recht gut Deutsch. Nee. Anyway, we are together as member of the Voice. Also braucht jemand eine englische Übersetzung? Also ins Deutsche oder? Milan! Das erzähle ich dir alles hinterher. Yeah, I think they may need translation because my accent is really typical Bini. I'm not an English speaking man. So, in case you don't understand, please ask. Also einheben. Please, it's quite important, yeah. I think if you speak slowly and we'll be alright. Yeah, if I'm too fast, please say. Du musst ja mir auch sagen, noch zum ersten Mal, ich rede mal so ein bisschen schnell. was ich noch sagen wollte, genau, es wäre ganz gut, wir haben ja die Antifa macht den Bus. Es wäre ganz gut, wenn wir wird subventioniert, wir bräuchten da ein bisschen Spenden wahrscheinlich für. Also da geht gleich so hier eine tolle Spendenschüssel rum. Ja. Und genau, die Veranstaltung, wir zeichnen die auf. Falls irgendwer nicht will, dass sein Redebeitrag gleich bei der Diskussion aufgenommen wird, dann muss das einfach kurz sagen, dann kommt das so nicht online. Ja, das ist so aufgebaut heute, dass wir jetzt, dass ich eine Frage an alle Vertreter stelle. Also eine Frage, die erste, und danach haben wir vertiefende Fragen. Ja, die erste Frage ist, ja, warum sollen wir als Linke oder als Antirassistin nach 20 Jahren nach Rostock-Lichtenhagen fahren? Das stelle ich auch mal an The Voice. I can say that before 20 years ago, we are 18 years now of our activities in The Voice, so we were not here 20 years ago. So, and I imagine that if we are here 20 years ago, maybe such thing could have also been avoided from the experience we have got in our engagement till now. I don't know really what to say, why, because 20 years, a lot could be done before now. and 20 years now, and I think the system of racist culture of the German society, the German state, has even gone beyond the situation in Rostock. They have been able to build so many deportation prisons. They have been able to establish paramilitary Frontex. They have been able, in fact, they are accelerating more the different forms of exclusion of refugees. The situation of refugee is not better as it was before. But what is most important, I think, is that there is need to stay alert. There is need to confront the situation in Rostock. It's very important. But for us who are doing this every day, we think it's just the beginning, because I'm seeing very young people here now. I can't imagine people were there 20 years ago. You are very young. We too, we don't know much about it. But I think it's a good opportunity to continue with it. But the problem is, it should not be instrumentalized by the politicians. We were invited to come. We didn't know that there were special block of Antifa that were really doing something separate from the politicians. So we withdrew. We said, no, we don't go. But later, we discovered that it's not really the politicians' block, but it's the basic group's block. So I think the need to go there is very important, but the need really to use it as an inspiration to engage on everyday anti-racist fight may be more important for me. I was in Genoa in 2004, the G8 is still there. We have had a lot of demonstrations. The situation really never changed. So what do we expect after that? And what do we want to do now? Or what is the main theme now in Rostock that should be a special focus to inspire people to stand up for the rights of the refugees? Maybe this should be more of my interest in this issue, and see how we all can be able to do something. And I think Tom would like to also have some input on this, because it has been a kind of a discussion within our group. Yeah, Erinnerungskultur, würde ich vielleicht mal anfangen. Ist sehr beliebt in Deutschland, dass man sich irgendwie ein bestimmtes Ereignis halt rausgreift. In dem Fall ist es jetzt Rostock-Lichtenhagen. Rostock-Lichtenhagen steht ja nicht allein. Aber es ist vielleicht ein Beispiel, wo sehr viel zusammengekommen ist. Also die Polizei in den neuen Bundesländern, sage ich mal, die war aufgrund der demokratischen Freude auch noch nicht so richtig im Amt angekommen, obwohl, wie gesagt, wenn man sich genauer anguckt, bei den Gegendemonstrationen, als die Gegendemonstranten kamen, da hat die Polizei ganz gut gearbeitet auf Gesamtbundesniveau und hat da auch die meisten Festnahmen fabriziert. Rostock-Lichtenhagen ist für mich natürlich ein eklatantes Beispiel, aber wenn man es darauf reduziert, wird es am Thema vorbeigehen. Also wir haben uns als Voice quasi dafür entschieden, nicht hinzufahren. Insofern ist es ein bisschen kontraproduktiv zur Mobilisation hier, eben weil die Politik sich dort auch wieder generieren wird. Die Grünen werden da sein, die SPD werden da sein und werden schöne Worte erzählen, aber ich möchte daran erinnern, dass genau diese SPD und diese Grünen für die Asylpolitiksänderung, die nach diesem ganzen Pogrom stattgefunden hat, 1993, verantwortlich zeichnen. Das heißt, die haben das beschlossen. Insofern ist es eine Frage der Ehre, könnte man jetzt so sagen, als jemand, der betroffen ist, dass ich nicht auf eine Veranstaltung gehe, wo genau die Schnösel, die es beschlossen haben, Großreden schwingen. Das zweite ist dieser Duktus von es hat sich nichts geändert, ist aus Sicht der Betroffenen überhaupt nicht nachzuvollziehen, weil nämlich genau nach diesen ganzen Pogromen sich einiges geändert hat für die Betroffenen. Ja, also okay, Residenzpflicht gab es schon vorher, aber das sozusagen das Ziel der Asylpolitik ist, was ich heißt, keine Anreize zu schaffen. Ja, das klingt ja erstmal schön. Keine Anreize zu schaffen heißt aber im Klartext, dass die Leute mit viel Aufwand drangsaliert werden, jeden Tag. Und insofern hat sich da eine ganze Menge geändert, nur der Widerstand dagegen, der hat, wenn man die 20 Jahre beobachtet, sukzessive abgenommen. Also es gab auch Demonstrationen gegen Abschiebungen, da waren 10.000, 15.000 Leute da. Das ist aber schon lange her. Und die Asylproblematik hat sich nicht wirklich gebessert. Und als kleine Abrundung, Entschuldigung, wie auch immer, also dass es nicht ganz so hart jetzt rüberkommt, so nach dem Motto, ihr solltet nach Rostock fahren. Ich könnte natürlich gerne nach Rostock fahren, aber wir als Voice haben halt ein Break Isolation Camp organisiert und das findet halt vom 23. August an statt. Und da haben wir jetzt auch nicht die, sehen wir jetzt nicht die, den Sinn sozusagen unsere Selbstorganisation, also die Selbstorganisation der Flüchtlinge durch so ein Gedenkereignis, von dem viele von den Leuten, die jetzt unter dem Problem leiden, gar nicht wissen, was es gewesen ist. Man kann sie daran erinnern unter dem Motto, kann auch noch viel beschissener sein in Deutschland, wenn sie denn alle losgelassen sind. Aber ich denke, da sind wir bei unserer Kernaufgabe, die Flüchtlingsunterstand zu organisieren, dran und da jetzt einen Tag da hochzufahren, wieder runterzufahren, wird beiden Seiten jetzt nicht so wahnsinnig viel bringen. Zu wünschen wäre, wenn es denn um irgendeinen Ausblick geht, auf einen danach, also lass es mal wieder 10.000, 15.000 Leute sein, die dann auf einem Haufen stehen und sagen, oh, das war aber schlimm damals, dass es dann eben nicht dabei bleibt, dass einem Gedenktag mal Betroffenheit gezeigt wird, sondern das, was die Flüchtenden, Asylbewerber hier in Deutschland zu erleiden haben, ist Tagesgeschäft. Und da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Das ist eigentlich, was die Voice so auf die Fahnen geschrieben hat. Ja, I think, but notwithstanding, I think, notwithstanding, we are supporting it in different way. Some people in Rostock are in contact with us. We also encourage them. There will be maybe some refugees. We don't know exactly how many. We would have preferred them to come to Erfurt for the break isolation camp. But also too, there is also the VNN. VVN. Yeah, I think they also request for a speech, which we are going to send. And this will be read during this demonstration also. So we are quite in contact and we really hope the energy to really crush down the system down there, you know, come back home to do more about racism. Okay. Ja, erstmal, ja, vielen Dank. Ja, die Frage steht also genau immer noch im Raum. Jetzt würde ich das an die direkt an Micha weitergeben von der IL. Also ich bin ja, hat der Kollege ja gerade gesagt, also hast du gerade gesagt, ich bin ja in Vertretung hier für jemanden, der damals direkt in Rostock auch aktiv war. Ich kann das von mir nicht sagen. Und weil ich das nicht sagen kann, weil ich damals in einer Situation war, in der ganz viele Linke sich befunden haben und sich gefühlt haben. Nach 1989, dazu sage ich dann im zweiten Block noch ein bisschen was, und ich irgendwie zu denen gehörte, die in der Zeit, muss ich zu meiner, mit Charme sagen, eher den Kopf eingezogen haben und sich geekelt haben vor dem, was passiert ist, habe ich in Rostock noch eine Rechnung auf. Ich will dahin fahren, ganz individuell sozusagen, will ich dahin fahren, weil das, was damals passiert ist, eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik war. Das, was in Hoyerswerda angefangen hat, in Solingen als Höhepunkte bis Solingen weitergegangen ist in den 2,5 Jahren, das war eine unfassbar brutale Zeit. Das war für Menschen, die vorher in linken Strukturen, in fortschrittlichen Organisationen waren, fast unvorstellbar, dass sowas hier passieren könnte. Ich sage fast, weil es gab Menschen, die das, die damit gerechnet haben. Ich habe nicht zu denen gehört. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass in der Bundesrepublik Deutschland, also im Westen, irgendwie so eine Entwicklung, wie sie dann Anfang der 90er Jahre die einen Durchbruch gefunden hat. Das hat ja eine Vorgeschichte, da sage ich dann auch später nochmal was dazu. Das konnten wir nicht mit rechnen. Meiner Meinung nach. Und was da passiert ist, ist ja das, was wir beschreiben immer noch und immer noch beschreiben müssen als den Zusammenschluss von Mob und Elite. Weil das war gewollt, das war geplant, das war organisiert und nicht nur von irgendwelchen Nazis, sondern das war organisiert von der Öffentlichkeit, von der Presse, vom Spiegel und von sonst wem. Das Ganze findet jetzt irgendwie seinen Ausdruck immer noch. Er hat sich sehr, sehr wenig verändert in den letzten 20 Jahren in Deutschland. Es sind neue Zahlen, dass 47% der Bevölkerung sagen, es leben zu viele Ausländer in Deutschland. Es sind 13%, die behaupten, dass Juden zu viel Einfluss haben in Deutschland. Und es gibt 40% der bundesrepublikanischen Bevölkerung, die sagt, dass sie Probleme damit haben, wenn Sinti und Roma bei ihnen in die Nähe ziehen. Das bedeutet, es gibt mit den Problemen, die Neonazis vertreten, kein großartigen gesellschaftlichen Umgang. Das ist konjunkturell. Manchmal macht der Staat was, dazu sagen wir sicherlich nachher auch nochmal was. Manchmal rufen Politikerinnen und Politiker auf, Kerzen zu halten, wenn wieder genug Menschen umgebracht, erschlagen oder verbrannt worden sind. Aber ansonsten wird sich mit dem Thema Rassismus, mit den Themen, die die Nazis ansprechen und anticken, nicht umgegangen. Dazu gehört, dass die Änderungen des Asylrechts ja in keiner Weise sich verändert haben. Das praktische Stand ist nach wie vor der gleiche. Das Einzige ist, dass das Asylbewerberleistungsgesetz jetzt vor ein paar Wochen minimal geändert worden ist, weil die Unmöglichkeit des Umgangs mit dem, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, wie das damals hieß jedenfalls, das war einfach eine Zäsur. Und ich glaube, man muss deutlich machen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich nicht wesentlich verändert haben. Und das ist auch unsere Aufgabe, dagegen anzugehen und das anzuprangern. Deshalb fahre ich nach Rostock. Ja. Du bist fertig, ne? Ja. Okay. Erstmal nochmal vielen Dank und dann zur allerletzten, die erste Runde dann nochmal an die Top. Vielen Dank für die Einladung auch nochmal im Namen von Top Berlin, der kommunistischen Organisation gegen alle Füße. Ich hätte gleich eigentlich einen Widerspruch zu Micha, aber ich denke, das sollten wir dann nachher diskutieren. Ich würde eher in die gleiche Kerbe hauen wie The Voice. Very busy. Yeah, I do it. würde in die gleiche Kerbe hauen wollen wie The Voice, nämlich mit einem Misstrauen anzufangen gegenüber jeder Form von inszenierter Geschichtspolitik, weil das seit 98, 99, also seit Rot-Grün ja tatsächlich so einer der Haupthebel so eines neuen deutschen geläuterten Journalismus, wollte ich beinahe sagen, Nationalismus ist. Deswegen tatsächlich eher nochmal, also noch verschärfter die Frage zu stellen, warum sich überhaupt mit Rostock-Lichtenhagen beschäftigen. Also warum nicht hinfahren, sondern warum sich überhaupt damit auseinandersetzen. Nur weil es ein Jahrestag ist, ganz bestimmt nicht. Warum also noch einmal die gesamte Monstrosität und Widerlichkeit dieser Tage im August durchhecheln und sich nochmal irgendwie dieses ekelhafte Gerede eben anhören und ansehen. Ich glaube, dafür gibt es, ich habe drei Gründe, warum ich sozusagen auch nach Rostock, warum wir nach Rostock fahren sollten, ja. Aber sozusagen, warum sich erstmal damit beschäftigen? Zum einen, weil das in der Nachwendezeit eine Sonderstellung einnahm, also die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen. Das betrifft das Ausmaß und die Dauer des Pogroms. Das war nämlich ein Pogrom, also wie auch Hoyerswerda hatte nicht diese gleiche Bedeutung. Den Grad der Beteiligung der Bevölkerung, die mediale Darstellung, vor allem aber das staatliche Vorgehen vor Ort, also das Polizeiliche und das Administrative. Und vor allen Dingen die große Strahlkraft des Pogroms. Also was auch Rostock-Lichtenhagen folgte, war ja, also, dass jedes Wochenende Brandanschläge auf Asylbewerberheime und andere Wohnorte von Migranten stattfanden. Also das erinnere ich zum Beispiel noch, in Schleswig-Holstein war es tatsächlich allein in Schleswig-Holstein jedes Wochenende, dass irgendwo irgendeine Asylbewerberunterkunft, da die Scheiben eingeworfen wurden oder ein Brandsatz flog. Es folgten dann die Mordanschläge in Mölln, also im November 92 und Solingen im Mai 93. Und die neonazistische Gewalt gegen Migrantinnen in allererster Linie, aber auch gegen Obdachlose, Schwule und auch Linke, also Silvio Meyer zum Beispiel, stabilisierte sich in den 90er Jahren auf einem sehr hohen Niveau. Und das ist dann auch noch die Strahlkraft des Pogroms. Es war für die organisierten Nazis, die in Rostock-Lichtenhagen auch vor Ort waren, ein bahnbrechender Erfolg und überhaupt für die Nazi-Szene in dem Zusammenhang. Und das darf man auch überhaupt nicht vergessen. Denn hier haben die Nazis das erste Mal, also das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, kann man sagen, wenn man vielleicht vom Anschlag auf das Oktoberfest in München absieht, das erste Mal erfolgreich Realpolitik betrieben. Nämlich indem sie eben als Teil des Mobs aus des Bündnisses aus Mob und Elite mit dazu beigetragen haben, das Grundrecht auf Asyl faktisch abzuschaffen. Lässt du mich ausreden? Okay. Die haben Strukturen aufgebaut und Leute agitiert und Inhalte durchgesetzt. Und das halt in der Form, wie es halt vorher in der Form nicht möglich war. Rostock-Lichtenhagen, könnte man zugespitzt sagen, war gewissermaßen das 68 der Nazis. So. Und der zweite Grund ist, das wurde eben jetzt auch schon genannt, die Tatsache, dass Rostock-Lichtenhagen auf der Ebene der Bundespolitik und der Landespolitik nicht als ein tragisches, kriminelles oder verharmlosendes oder irgendwie unfalltheoretisch zu erklärendes Ereignis verhandelt wurde, sondern eben als ein Hauptgrund, das Asylrecht eben abzuschaffen. Und das unterscheidet es eben auch von anderen Anschlägen, Übergriffen, die dann entweder unter den Teppich gekehrt wurden oder eben, wie dann im Aufstand der Anständigen im Sommer 2000 dann in so einer polizeilichen Diktion verhandelt wurden. Dieses politische Ereignis war relevant für die gesellschaftlichen Aushandlungen um das Selbstverständnis der jungen Berliner Republik. Das kann man zum Beispiel nachlesen, konnte man nachlesen am Donnerstag auf der Seite 1 der Taz. Im Leitartikel, wo drin stand, Rostock-Lichtenhagen ist die Geburtsstunde der deutschen Zivilgesellschaft. Und wovon dieser Leitartikler Eberhard Seidel stellvertretend, also für diese tolle deutsche Zivilgesellschaft, in seinem Artikel komplett schweigt, ist eben von dem damals zustande gekommenen Bündnis aus Mob und Elite. also Nazis und einerseits und Bevölkerung einerseits und CDU, CSU und FDP auf der, und Medien auf der anderen Seite, die eben mit vereinten Kräften die Abschaffung des Asylrechts betrieben und eben auch durchgesetzt haben. Und dieses Bündnis, und da würde ich wiederum Micha recht geben, war die Voraussetzung dafür, dass, dass überhaupt in den 90er Jahren eine verschärfte politisch-institutionelle rassistische Praxis umgesetzt werden konnte, die, genau wie ihr das jetzt auch gesagt habt, eine permanente, eigentlich rechtliche, wie sonst wie Verschlechterung der Situation von Asylbewerbern bedeutete. Also im Einzelnen die Abschaffung von, also Residenzpflicht habt ihr schon genannt, die gab es schon vorher, aber das spielt auch damit rein, die, die Kappung von Beschwerdewegen bei Asylverfahren, also das ist ja sozusagen gar kein demokratischer Prozess mehr, sozusagen, weil es sozusagen gar keine Revisionsinstanzen im, im Asylverfahren mehr gibt. Und Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes hin oder her. Das, was früher mal im, sozusagen bei den Gründervätern, ich will hier nicht das Hohelied auf das Grundgesetz singen, aber das war eigentlich ein Artikel oder ein Paragraf, ein Artikel, der ein Schutzrecht vor dem Staat war und nicht ein Verfügungsparagraf über Menschen. So. Also, und man könnte jetzt eben noch weitergehen. Der kalte Rassismus, der sich sozusagen der hinzugekommen ist, der institutionelle Rassismus, der mit Frontex und Lampedusa eben genau benannt ist. Dieser kalte Rassismus der Institutionen hat das Pogrom überflüssig gemacht, weil er optimal funktioniert und sozusagen bevölkerungsregulatorisch funktioniert. So. Damit habe ich jetzt sozusagen die drei Gründe, warum es wichtig ist, nach Rostock zu fahren, sozusagen so angedeutet. Ganz kurz nochmal. Es lohnt sich, nach Rostock zu fahren, um dort der geläufigen Herrschaftserzählung zu widersprechen, nämlich dieser Geschichtsinszenierung, die die politische und moralische Schuld der am Bündnis aus Mob und Elite Beteiligten leugnen wird, nämlich die der Bevölkerung vor Ort und der Landes- und Bundespolitik als auch der Medien. Und zweitens, die Gedenkveranstaltungen werden, und daher ist dieses Misstrauen total angebracht, das als eine deutsche Erfolgsgeschichte verkaufen und sozusagen diesen Pogrom noch positiven Sinn abpressen dadurch. Taz und Faz Hand in Hand. Und wovon sie genau schweigen werden, das ist der Rassismus der Gegenwart, nämlich dem auf der Straße, also dem völkischen, dem rassistischen Exzess, den es nach wie vor gibt, auf hohem Niveau, dem der Zivilgesellschaft, das ist ein kulturalistischer Rassismus und ein Differenzrassismus, der immer sagt, so, der immer auch bestimmt als weiße deutsche Mehrheit, ihr seid die einen und wir sind die anderen und wir definieren natürlich, wo die Grenze verläuft. Und der institutionalisierte kalte Rassismus des Staates oder der staatlichen Institutionen, der auch der sozusagen eher auf den Begriff von Leistungsrassismus zu bringen wäre. Also Bevölkerungsregulation, wer ist gut für den Standort, wenn Deutschland sich anschickt, mal wieder sich sozusagen zu optimieren für die Weltmarktkonkurrenz. Und es ist daher aus diesem, also das ist jetzt sehr holzschnittartig, ne? Also es gibt auch Überlappungen, aber diese drei Momente finde ich wichtig herauszustellen. Und es ist wichtig, diese Art des Gedenkens als ideologisch zu brandmarken, nämlich als einen Deckdiskurs. Man könnte eben sagen, wer von Lampedusa nicht reden will, der soll auch von Rostock-Lichtenhagen schweigen. So. Und schließlich drittens ist es auch so eine innerlinke Angelegenheit, das mit Rostock-Lichtenhagen. Die einzigen, die tatsächlich für einen kurzen Moment, für einen beschämenden kurzen Moment, muss man ja hinzufügen, in der Lage waren, diesen Mob mal für 20 Minuten in die Arme zu fallen, bevor sie von den Bullen festgenommen wurden, waren linke autonome Antifas. Und die Lehre aus Rostock muss sein, dass es sozusagen immer richtig ist, sich antifaschistisch selbsthelferisch zu organisieren, weil man auf den Staat nicht trauen kann und nicht auf die Nation und nicht auf die gottverdammte Zivilgesellschaft. Und es ist deswegen auch wichtig, noch als letztes, als allerletzter Punkt, dorthin zu fahren, nämlich nach Mecklenburg-Vorpommern, wo sich an den rassistischen Verhältnissen, vor allen Dingen dem Straßenrassismus, herzlich wenig geändert hat. Und dort Solidarität zu üben Und auch genau um dem örtlichen Verband der Linken, die sich nämlich von der allen Ernstes, von der VVN-BDA-Demonstration distanzieren oder sozusagen so offen dagegen wettern, nochmal daran zu erinnern, was ihre antifaschistische Tradition ist. Genau, das wären die drei Gründe. Ja. Okay, ja, wir haben gleich nochmal eine Diskussionsrunde unter dem Podium. Kann man auf die Fragen eingehen. Ja, jetzt so anschließend daran hätte ich eine vertiefende Frage, zwei, an die IL. Und das vor allem geht so um die gesellschaftliche Lage zur Wendezeit. Und wie hat die Gesellschaft damals getickt und wie war die Linke also zu dieser Zeit? Das vorhin schon ein bisschen angerissen. Du hast mit so einer Schockstarre geredet, das mal ein bisschen genauer ausführen. Und was hat das vor allem im Nachhinein dann für eine praktische und organisatorische Konsequenzen irgendwie mit sich gebracht? Auch für heute. Also ich habe bis in die 90er, bis Ende 80er Jahre mich an antifaschistischer Arbeit beteiligt, was damals ungefähr so aussah, dass ich komme aus Norddeutschland, aus einem kleinen Kaff, dass ab und zu mal irgendwelche NPDler irgendwie in die Stadt kamen oder in die Nachbarstädte, um da irgendwie sowas zu machen, wie heute würde man sagen, irgendwie so einen Stand mit Flugblättern oder Flugblätter zu verteilen. Dann war es klar, dass die Leute aus dem Jugendzentrum, das waren damals alle Linke, und die Leute, die irgendwie in der Gewerkschaft waren und die Leute, die irgendwie ein bisschen vorne waren, die sind da hingegangen und haben gesagt, so die Nazis kloppen wir jetzt weg. Und dann war es so, dass die Mehrheitsverhältnisse selbst in diesen Kuhkäffern, jedenfalls im Jugendbereich, so riesengroß waren, dass wir die einfach wegspucken konnten. Da war einfach nichts, es gab keine Auseinandersetzung ernsthafter Art mit Nazis, weil wir waren einfach so viele und wir waren so wütend und fanden Nazis so scheiße, dass wir gesagt haben, die hauen wir einfach weg. Und dann kamen ein paar Bullen, die irgendwie in der Regel fürchterlich schlecht ausgerüstet waren, wenn man das mit heute vergleicht, die dann irgendwie, wenn sie überhaupt irgendwie versucht haben, durchzusetzen, dass Nazis sich in der Stadt haben treffen können, also NPD, Jugendverband, Wikingjugend oder so gab es damals, dann haben sie das irgendwie mit ihren Hunden geschafft und selbst das hat uns in der Regel nicht gehindert, irgendwie die aus den Städten rauszujagen. Das war also eine Situation, wo die Linke in der Offensive war. Die Linke hatte die linksradikalen Jungen, vor allem die jungen Leute damals in den 70ern, hatten irgendwie ein absolutes Erfolgsmodell bekommen. Es gab nicht das Gefühl, dass es dass der Staat in der Lage wäre, irgendwas durchzusetzen. Weil wir waren diejenigen, die stark waren. Wir waren diejenigen, die voller Hoffnung und Elan waren. Und ein Modell von Nazi-Ideologie, das sich in der Gesellschaft wirklich ernsthaft breit machen konnte, das war nicht in unseren Köpfen. Es gab reaktionäre und faschistoide Gedanken in der Bevölkerung. Das waren die Leute von damals. Das waren Altfaschisten. In meiner Jugend kamen Leute, wenn die NPD sich versammelt hat, ich weiß nicht, wer so einen Namen kennt, wie Herr von Tadden, das war der damalige Vorsitzende der NPD, der hat in Kuhkaffee, aus dem ich stamme, hat der irgendwie den Stadtsaal irgendwie mit so 400 Leuten oder so, den hat der voll gemacht und da sind wir hingegangen. Da haben wir uns reingesetzt und haben irgendwie angefangen zu krakeelen und Nerv zu machen und dann standen die Bürger, die wir kannten, der Lehrherr von einem Genossen von mir stand auf und zeigte auf uns und sagte, da sind die Linken, da sind die Linken. Und dann gab es eine Auseinandersetzung und dann wurde irgendwie sich ein bisschen mit dem Saalschutz gebettelt und irgendwie von Tadden aus der Stadt gejagt. Die Haltung war eine, wo wir uns auseinandergesetzt haben mit den alten Nazis. Es gab Anknüpfungspunkte in der CDU. Es gab in der CDU eine Strömung, eine Fraktion, die sogenannte Stahlhelm-Fraktion, aus Hessen mit Herrn Dregger, die ist wirklich so, Steinhelm-Fraktion, mit Herrn Dregger, und es gab natürlich vor allen Dingen Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß als ein wirklich als ein antikommunistischer und auch faschistoider Hetzer. Gegen diese Art von Politik haben wir uns natürlich zu Wehr gesetzt. Es gab dann Auseinandersetzungen in den Wahlkämpfen, wo die bürgerlichen Parteien sich vertreten haben, wo wir dann unsere Themen formuliert haben und in der Konfrontation dann unsere Ideen vorgetragen haben, die sich ja dann schon nicht mehr speisten so aus der traditionellen Arbeiterbewegung, sondern aus dem, was man jetzt aus der historischen Betrachtung als neue soziale Bewegung sieht. Bezeichnet. Daraus haben sich dann Sachen ergeben, die immer offensiv und breit angelegt waren, zum Beispiel so eine Kampagne wie Rock gegen Rechts, wo in Frankfurt 30.000 Leute gekommen sind, um ein Konzert zu organisieren und durchzusetzen. Es musste nämlich durchgesetzt werden. Wo also solche Aktionen von antifaschistischer Formierung, die sich aber immer noch ganz stark gegen diese Altfaschisten richtete. Das ist dann in den 80er Jahren, hat sich das verändert. In den 80er Jahren bildete sich eine neue Konstruktion von Leuten, die sagten, naja, es war vielleicht nicht alles gut, was Hitler gemacht hat, aber es war auch nicht alles schlecht, und diesen, also das war der Herr Schönhuber, der erzählt hat, der ein Buch, ein Bestsellerbuch gemacht hat, das hieß Meine Zeit bei der Waffen-SS, glaube ich, irgendwie so ähnlich. Und erzählte darüber, dass irgendwie das nicht alles okay war, aber viele Dinge müssen in diesem Staat anders werden. Und in diesem Zusammenhang kam das erste Mal der Begriff Asylbetrüger auf. Scheinasylanten. Das war ein Schlüsselbegriff und ein Schlüsselwort, um eine komplett neue Debatte in die Bundesrepublik einzuführen. Und das haben sie dann wirklich massiv vertreten, und das ist ihnen gelungen. Und ich glaube, dass das der erste große Erfolg der Rechten war. Sozusagen, die, meinetwegen, um an den Genossen von der Top anzuschließen, die Vorbereitung des faschistischen 68 war diese ideologische Kampagne. Und diese ideologische Kampagne ist aufgenommen worden nach und nach von wirklich der gesamten Gesellschaft, das hat fast die gesamte Gesellschaft erfasst. Es war wirklich irre, wie, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, also man muss sich vorstellen, es gibt eine Situation, wo auch eine Anzahl, eine größere Anzahl von Flüchtlingen nach Deutschland kommen, Leute vor allen Dingen auch aus der Balkanregion, weil da Krieg war. Es fängt an, dass die Arbeitslosenzahlen werden höher, es gibt eher soziale Verwerfungen. Die Antworten darauf sind dann, dass man irgendwie was gegen diese Leute von außen machen muss, die wir nicht mehr mit durchfüttern können. Hervorgetan hat sich dabei besonders die SPD, das muss man wirklich sagen. Das endete damit, dass Anfang der 90er Jahre, Ende 80er Jahre, wurde das sogenannte Berliner Loch gestopft. Das heißt nämlich der Übergang aus der noch bestehenden DDR in den Westen. Das wurde verhindert, und das hat die SPD mit der damaligen DDR-Regierung verhandelt. Und das war ein ganz, ganz riesiger, großer Erfolg der SPD, den sie sich auch an die Brust geheftet hat und damit Politik gemacht hat und ihre Leute auch in dieses Bild überführt hat, wie jetzt Deutschland in Zukunft verfasst sein soll. Nämlich mit dem Bild des übervollen Schiffs, dass die Republikaner in ihren Plakaten hatten, die NPD auf ihren Plakaten hatte. Soll ich vorstellen, das Boot ist voll, Schluss mit dem Asylbetrug, war die große Kampagne. Diese Plakate hingen überall, die Leute haben das immer stärker aufgenommen. Und dann macht der Spiegel ein Titelbild, wo drauf steht: Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten, Ansturm der Armen. Anderes Spiegel-Titelbild, es gab noch keinen Fokus, es gab nur Spiegel, und montags haben die Leute, haben alle auf den Spiegel gewartet, auf dieses Bild gewartet. Das hatte eine ganz andere Bedeutung als heute. Wenige Wochen später ein Bild, anstürmende Menschenmassen auf ein Tor zu, Textzeile: Asyl, die Politiker versagen. Das war die Stimmung, die Lage. Das war so, dass die Grünen und und Teile der Sozialdemokratie irgendwie gesagt haben, dass das nicht okay war, und dann wurden die diffamiert als Multikulti-Spinner und das hat alles keinen Sinn, und irgendwie dann wurden Argumente eingeführt, auch von fortschrittlichen Leuten, die gesagt haben, ja, aber ihr müsst doch berücksichtigen, wenn wir die Leute nicht haben, wer macht denn dann unsere Müllabfuhr? Das war ein Argument der Linken damals. Aber wir brauchen die doch, sonst können wir hier nicht weiterarbeiten. Ohne diese Menschen, die hier als Arbeitskräfte gesucht wurden und als Menschen angekommen, war so ein typischer linker Spruch, bricht hier die Wirtschaft zusammen. In dieser Stimmung, also dann gibt es die Wiedervereinigung mit einer, natürlich, was unfassbar stark bei den Linken reingedonnert hat, weil, also ich gehörte zu denen, das habe ich eben schon angedeutet, die gesagt haben, so in den nächsten 30, 50 Jahren gibt es keine Chance mehr, irgendwo sowas wie sozialistische Gesellschaft oder sowas zu thematisieren. Das ist völlig undenkbar. Die Leute sind wie im Wahn gewesen. Die haben wirklich geglaubt, es bricht irgendwas aus ihnen raus, da passiert was, Deutschland wird jetzt ganz stark und ganz groß und wir halten alle zusammen, und es war einfach nur ekelhaft. So habe ich das jedenfalls empfunden und ganz viele meiner Freundinnen und Freunde auch. Ich mache das jetzt mal ein bisschen, weil ich mich mal ein bisschen geschwind machen muss. Was dann passiert ist, tatsächlich im Kontext mit diesen Anschlägen, mit diesen Brandanschlägen mit dem Pogrom. Am 18. August geht ein Anruf ein bei der Presse in Rostock, und der Anrufer sagt, er spricht im Namen der Interessengemeinschaft Lichtenhagen und sagt, wenn die Stadt nicht bis Ende der Woche in Lichtenhagen für Ordnung sorgt, dann machen wir das. Und zwar auf unsere Weise. In der Nacht von Samstag auf Sonntag räumen wir in Lichtenhagen auf. Das wird eine heiße Nacht. Ich glaube, dass die das nicht ernst genommen haben. Die haben da gar nicht drüber groß nachgedacht. Das war einfach eine Stimmung. Da haben alle so eine Sachen gesagt. Aber ach, sowas. Das ist diskutiert worden. Das ist diskutiert worden in der Stadtpolitik. Und das ist an die Seite gedrängt worden. Nicht, weil sie wollten, dass das passiert, sondern weil sie es einfach nicht ernst nehmen wollten. Die wollten schon, dass es passiert. Die Leute waren informiert, das kann man ja auch daran sehen, wer die Bilder sich, ihr habt sicherlich ganz viel diese Bilder euch angeguckt, dass alle möglichen, also spätestens am zweiten Tag, waren alle möglichen Pressevertreter da, aus der ganzen Welt. Also die ganze Bonner, damals ja noch vor allen Dingen Bonner Presseleute, sind alle nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren und haben da angefangen zu filmen. Die haben das begleitet, die Bilder kennt ihr. Ihr kennt das berühmte Bild von diesem Typen, der in der Turnhose mit dem Deutschland-Trikot, der den Arm hochreißt, der da in der Pistenturnhose stand. Ein Jahr später wird dieser Mensch interviewt, nur mal so als kleine Geschichte, um das mit dem Bild klar zu machen. Und er wird vom Spiegel wird er gefragt, vom Stern wird er gefragt, sagen Sie mal, Sie wissen ja, dass Sie es auf die Titelseite der New York Herald Tribune geschafft haben. Und so antwortet er, ja, kenne ich nicht, die gibt es in Rostock nicht, interessiert mich auch nicht so. Damals war ich auch ziemlich dicht und so, ja, aber Sie standen da mit dieser gepissten Turnhose und so, und ja, ich fahre immer, wenn ich besoffen bin, stelle ich mir immer eine Dose Bier zwischen die Beine und dann fahre ich mit dem Auto, da muss was übergekippt sein. Und so, und dann sagt der Mensch vom Stern, ja, aber Sie haben ja den Arm hochgehoben. Die Antwort war, und das ist wirklich was, was echt typisch war für ganz viele, das war automatisch. Das war automatisch. Und dann Pause. Ich bin aber kein Nazi und ich bin auch kein Skinschläger. Ich will nur, dass da ein anständiger Umgang passiert. Und außerdem war ich ziemlich voll. Dann folgt irgendwie noch viel über seine soziale Situation, was für ein armes Würstchen dieser Typ war. Aber die Ekligkeit lässt sich wahrlich nicht überbieten. Und das, was er da erzählt ein Jahr später. Und wie gesagt, die Stimmung kennt ihr, und ich habe mich einfach nur scheiße gefühlt. Ganz kurz jetzt zu dem, wie war der Umgang damit unmittelbar danach? weil das war ja die Frage, dass ich das so ein bisschen versuche. Ja. Ich mache das an drei Zitaten. Oder ja, dreieinhalb. Eins habe ich nicht mehr gefunden, eins habe ich nur so halb im Kopf. Zitat 1, und zwar am 25. August, also einen Tag danach. Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist. Weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird. Einen Tag nach dem Pogrom, Bernd Seite, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Ebenfalls am 25. August 1992, Zitat, ich glaube, das war in der Tagesschau, das ist ein Symptom einer Gesellschaft, in der viele daran zweifeln, ob der Staat handlungsfähig ist. Wenn die demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Fraktionen, die Zeichen der Zeit jetzt endlich gemeinsam erkennen, wenn wir die notwendigen Entscheidungen treffen im Asylrecht, auch mit der Verfassungsänderung, werden wir nicht alle Probleme lösen, aber wir können ein gutes Stück vorankommen. Bundeskanzler Helmut Kohl. Eine Woche nach dem Pogrom, folgendes Zitat. Ich sehe natürlich dann, wenn der Zuzug ungebremst weitergeht, eine Gefahr, dass die Bevölkerung überfordert wird. Auch dies ist Verantwortung einer der Politik, einer solchen Gefahr entgegenzuwirken. Ich glaube, dass sich jetzt abzeichnet, auch nachdem man nachdenklich geworden ist, aufgrund vieler Anschläge auf Heime, in denen Asylantragsteller untergebracht worden sind, dass man zu einer Lösung kommen muss. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine. Eine Woche nach dem Pogrom in Lichtenhagen. Ich glaube, dass das ein Bild zeichnet für die Stimmung, die damals war, die in der Gesellschaft geherrscht hat. Und das war die herrschende. Und die waren in der Offensive. Und sie wollten das durchsetzen. Und sie wollten das durchsetzen so weit, dass fortschrittliche Teile der Bourgeoisie und des Herrschenden der Kapitalfraktion sich erschrocken haben und versucht haben, dagegen zu steuern. Ich kann mich erinnern, dass in der Zeit, habe ich immer die Wirtschaftswoche lesen müssen, dass in der Zeit in der Wirtschaftswoche eine Kampagne losgetreten wurde, die sagt, die wirtschaftlichen Berechnungen, also die Volkswirtschaftsrechnung, kennt keine In- und Ausländer, die kennt nur Inländer, das ist totaler Schwachsinn. Und wir brauchen das nicht und wir wollen das so nicht. Das war sozusagen der Gegenimpuls. Bis auf die wenigen Menschen, Genossen, Freunde, die der Kollege von der Top erwähnt hat, die sich damals dann vor die Heime gestellt haben, vor die Stellen, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft attackiert worden sind oder dann umgebracht worden sind und versucht haben, ihre Solidarität zu zeigen. Ja, so viel zu dem, wie das damals, was da für eine Stimmung herrschte und wie wir wirklich platt gemacht worden sind. Ich würde noch, genau, einmal da kurz nachhaken. Und zwar, ihr, ja, als interventionistische Linke, du hast ja gesagt, dass so der Rassismus ja ein Phänomen der Mitte ist und nicht irgendwie nur an, ja, so wie im Sinne der Extremismus-Theorie an den Rändern, also am Rand der Gesellschaft zu finden ist. Und jetzt ist die Frage, du hast die Situation in Rostock auch ziemlich genau beschrieben, also an Zeiten der Abläufe und sowas. Jetzt ist die Frage, wie kann man heute, wo du ja am Anfang des Referats ja gesagt hast, dass sich vieles nicht verändert hat, wie kann man heute dann mit denen, also mit Teilen von der Mitte, also der sogenannten Mitte der Gesellschaft, zusammenarbeiten? Und wo seht ihr da als IL sozusagen so eine, ja, wo malt ihr da die Linie im Sand? Wo ist da sozusagen die Grenze für euch? Oder gibt es sowas wie eine Grenze? Sind die Lichterketten eine Grenze? Also wie auch immer, ja. Für was eine Grenze? Ja, zur Zusammenarbeit. Gegen, zum Beispiel jetzt gegen, also gegen Nazis oder so immer, gegen jetzt. Also da denke ich, müsste man klären, was ist überhaupt Mitte? Was heißt Mitte der Gesellschaft? Also in der Kategorie, die wir damals diskutiert haben, ich versuche jetzt ein bisschen das zusammenzuraffen, ich habe mich auf die Frage so ein bisschen schon vorbereiten dürfen. Was heißt Mitte der Gesellschaft? Also das kann man jetzt irgendwie, kann man sagen, da gibt es links und dann gibt es rechts und dann gibt es irgendwie eine Mitte. Das ist aber Quatsch, das war nicht so gedacht. Das ist eine Idee, eine Konstruktion, die kommt aus einem tatsächlich Mitte der 80er Jahre, aus der Bielefelder Sozialwissenschaftler-Fraktion. Einen berühmtesten Namen Heidmeier kennt ihr alle. Da ist das im Wesentlichen benutzt worden und in die politische Debatte eingeführt worden und soll eigentlich zeigen, dass das in der Mitte der Gesellschaft eigentlich der Faschismus existiert und kein Randproblem ist. Weil in der Zeit, die ich beschrieben habe und vorher, waren Nazis genauso, wie ich das beschrieben habe. Das waren immer die Verrückten, die irgendwie aus, weiß ich nicht, aus der Lüneburger Heide kamen oder so. Und da gab es irgendwie sieben und die hatten da auch ein Haus und die hatten irgendwie einen Schatten. Und da kamen dann irgendwie so alte Opis mit, die damit rumliefen und die hatten noch einen größeren Schatten, die kriegten den Arm nämlich nicht mehr runter. Das war eben, wurde dann eben analytisch auseinandergenommen und gesagt, Leute, das stimmt nicht. Faschistoides Gedankengut gibt es in vielen, in breiten Teilen der Gesellschaft und ist nicht kein Randphänomen. Das war der Gedanke. Also das ist eben auch möglich in einer demokratischen Gesellschaft. Es gibt nicht einfach nur den, da die Nazis, da die Demokraten und da die Linken. Das stimmt so nicht. Dieses Modell stimmt nicht. Und das schließt ja auch ein bisschen an, an das, die Leute aus der Frankfurter Schule sich mit dem Problem auseinandergesetzt haben, dass sie nämlich davor gewarnt haben, dass die Gefahr des Nachlebens des Nationalsozialismus gerade in der Demokratie stattfindet. Und dass das das Problem ist, auf das wir uns konzentrieren müssen und auch, dass wir uns orientieren müssen. Ich glaube, das wichtig ist dabei zu bedenken, dass Nazi-Denken und Faschoideen sind eben mehr als Rassismus und Antisemitismus. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir dabei mit ins Visier nehmen müssen. Der faschistische Gedankengut ist, da gehört Führerprinzip, Volksgemeinschaft, Antikommunismus, Nationalismus und Ungleichheitsideologie als essentielle Bestandteile dazu. Und vor allen Dingen, was auch ganz stark in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, gehört dazu die Verachtung und Erniedrigung von Frauen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von faschistischem Denken. Und damit einher geht die Erhöhung zum Beispiel der Familie, des Konstrukts der bürgerlichen Kleinfamilie. Und jetzt guckt euch alle um, in euren Familien, in euren Freundeskreisen, in euren Kollegenkreisen, irgendwie, ich weiß nicht, in der Bolzgruppe zum Fußball, im AZ, im sonst wo nicht solche Ideen auch noch drinstecken und wo wir diskutieren und streiten und kämpfen müssen, um fortschrittliches Gedankengut irgendwie zu verankern. Da sind Sachen in unserer direkten Umgebung, die sind mindestens anknüpfbar von Nazis und Nazi-Ideen. Damit müssen wir umgehen. Das ist ein Problem. Das können wir nicht so tun, als wenn das nicht ein Problem wäre, das man wegdelegieren kann in eine Gruppe, die man ausgrenzen kann und wo man sagen kann, Nazis raus und dann sind diese Ideen auch raus. Ich glaube, dass diese Ideen einfach in einer konkreten Auseinandersetzung in sozusagen im Handgemenge angegriffen werden müssen. Und das heißt eben, dass ich mit den Leuten auf der Straße, in den Leuten im Stadtteil, in meinem Bekanntenkreis und vor allen Dingen auch in meiner Familie, da habe ich echt zu tun, das kann ich euch aber flüstern, versuchen muss, die zu überzeugen, weil die immer wieder irgendeinen Scheiß erzählen. Und immer wieder auch Anknüpfungspunkte für zum Beispiel rassistisches Gedankengut sich bereit machen. Welche Konzepte gibt es gegen Faschismus? Da gibt es das Konzept Aufklärung, dann gibt es das Konzept Straßenkampf, damit ist auch sowas wie Blockade gemeint, und dann gibt es, ich nenne das mal Staatssache. Aufklärung ist immer wichtig und immer gut, aber nur sehr begrenzt wirksam. Eigentlich in letzter Konsequenz kämpfen wir da gegen das Umfeld der Rechtsradikalen, weil wir die Leute selber gar nicht mehr erreichen können. Straßenkampf, direkte Konfrontation ist wichtig, um eine Machtfrage in einem Stadtteil zu stellen oder Menschen konkret zu schützen. Das finde ich absolut wichtig und richtig. Aber das ist natürlich keine ideologische Auseinandersetzung. Man kämpft nicht gegen die Ideen dann, sondern man kämpft irgendwie, damit die ihre Ideen verbreiten können. Das ist richtig und wichtig, aber wie gesagt, das reicht nicht aus. Und die andere Sache, also als das Konzept Staatssache, also das, was von ganz vielen Leuten immer noch vertreten wird, nämlich die Verbote von NPD und irgendwelchen faschistischen Organisationen und damit eine staatliche Verfolgung zu organisieren, das halte ich für einen falschen Weg. Ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, dass das nicht funktioniert und nicht ausreicht. Ich denke, dass wir in diesem Kreis das nicht weiter reden müssen. Ich glaube, dass es hier weitgehend Konsens ist. Also Antifaschismus ist ein ziemlich unklarer Begriff, der wahlweise über allem schwebt und häufig ein politisches Spektrum von linksradikal bis zum Bürgerverein zusammenfasst. Oder, was eine andere Definition von Antifaschismus ist, ist, dass das so ein Ressort von Spezialisten. Aber das Antifaschismus ist kein Fachressort, sondern das ist was, was eben, das ist meine feste Meinung und das ist auch Politik der IL. Das ist sowas, das muss sowas wie Querschnittpolitik sein. Der Begriff Antifaschismus beinhaltet die Negation eines anderen, nämlich die faschistische Ideologie. Es geht darum, dieser Ideologie etwas entgegenzusetzen. Und dem Bild von der natürlichen Ungleichheit der Menschen muss einfach das Bild, das Ziel gleicher Lebenschancen entgegengesetzt werden. Das Bild von der Wesensbestimmung der Frau, als Gebärerin, muss ein Bild gegen diese Rollenfestlegung festgelegt werden, muss dem entgegengesetzt werden. Und das Bild von hierarchisch organisierten Volksgemeinschaften, denke ich, muss basisdemokratischen Organisationsprinzipien entgegengestellt werden. Das kann nur meines Erachtens eine breite Initiative sein, die diese verschiedenen Felder zusammenfasst und versucht, in der Offensive zu kommen. Da stehen wir für, das versuchen wir in Bündnissen, in unserer praktischen Arbeit, ob in Dresden oder hier in Köln, bei Blockaden, bei sonst was, bei Antifa-Aktivitäten, aber auch bei Blockupy oder bei Kastor Schottern oder weiß der Deubel. Dabei gehört für uns, das ist uns ziemlich wichtig, nicht nur das Wissen und die Erkenntnis zum Kern, das ist auch wichtig, aber das ist nicht alleine das, sondern dazu gehört auch sowas wie ein Umgang mit Lebensstilen, einen solidarischen Alltag zu organisieren, einen Respekt und eine Empathie. Weil, um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, das hat jemand hervorragend zusammengefasst, ein Dichter, der leider ganz unbekannt ist mittlerweile, früher bei den 68ern danach eine große Rolle gespielt hat, der hat das folgende Zitat gesagt, das ich da sehr passend treffend finde: Ein Antifaschist, der nur ein Antifaschist ist, ist kein Antifaschist. Das ist das, wie wir unsere Politik verstehen. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt die vertiefenden Fragen an die L. Ich glaube, da gibt es vielleicht noch Diskussionsbedarf, das kann man gleich danach machen. Ich würde gerne einmal die Frage in die Runde stellen, ob wir das nicht anders machen können. Also wenn jetzt alle Redebeiträge die Dauer haben, dann sind wir bald in der Lage, keine Diskussionen mehr untereinander zu führen. Und das fände ich eigentlich interessanter, wenn wir miteinander sprechen. Ja. Und deswegen will ich es einfach nur als Frage in den Raum stellen. Ja, wir können ja ein bisschen mehr auf die Uhr gucken. Wäre mein Vorschlag erstmal. Also ich finde Diskussion sehr gut. Kann ich auch anschließen, ich finde es auch wichtiger zu diskutieren. Okay. Ich würde die Fragen trotzdem gerne noch stellen würden, dann kann man einfach die Referenten versuchen, also das leitet ja das ein, dass der Tom da ein bisschen dran zieht, alle ein bisschen dran ziehen, dann also entweder. Ja. Ich hätte gedacht, der Jo. Ja, das ist sinnvoll. Stell doch die Fragen noch. Wir beschränken uns auf einen wichtigen Punkt, der uns am wichtigsten ist jetzt. Okay, machen wir das so. Dann steigen wir in die Diskussion ein nach einer Pause. Ja, stimmt. Okay, jo. Gut. Ja, die Frage an die Top, die schließt sich halt auch so an, ja, an was, das vorhin, was du vorhin gesagt hast. Also du hast ja gesagt, dass, also erstmal schließt sich an eure Politik an. Also ihr habt 2009, also im Teil des Ganzen wird es um 2010 ja diese ganzen ja, Jubiläen des Staates ja irgendwie kritisiert, also Mauerfall bis Grundgesetz, und habt da so diesen neuen, ja, diesen neuen Deutschland-Mythos von ja, irgendwie Freiheit und Einheit, die so Leitideologie, ja, diese Leute in Deutschland sind, kritisiert. Jetzt, wie wird im Rahmen von, ja, jetzt so ein sogenanntes jetzt, wie es bürgerliche Presse nennt, so ein trauriges Jubiläum, also nachdem jetzt die tollen, tollen Events waren, wie verarbeitet der Staat das und ja, wie wird das verdreht oder wie wird das ja, vor den Karren der, ja, der ja, so einer Ideologieproduktion gespannt? Ja, das. Und was, genau, was müssen wir tun oder was sollte eine Linke, ob sie jetzt radikal oder links, also oder nicht, was sollte sie dagegen tun, um sie quasi davon ja nicht im schlimmsten Fall noch vereinnahmen zu lassen? Also dagegen quasi aktiv zu kämpfen? Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, nur ganz kurz, also das, was stattfinden wird, ist diese Inszenierung als vollendete Zivilgesellschaft, wo es vielleicht ja noch so ein paar rückständige Momente gibt, die sich irgendwo dann in der Zone austoben. Das ist tatsächlich Ideologie, weil das natürlich auch die, sagen, das, was vor Ort stattfindet, nicht trifft. So, und diese Zivilgesellschaft, ich würde gerne nochmal dieses Tab-Zitat vorlesen, weil das so unglaublich sprechend ist, weil man daran relativ viel bedeuten kann. Rostock-Lichtenhagen ist die Geburtsstunde der deutschen Zivilgesellschaft etwas, was es in dieser Form vorher nicht gegeben hat, ist seitdem entstanden. Ein dichtes Netz zivilgesellschaftlicher Organisationen, das aus Millionen von Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen und aus Bürgerinnen und Bürgern aller Schichten besteht, die alle gemeinsam verteidigen und leben eine demokratische Alltagskultur, die den Neonazis das Wasser abgräbt. Das ist gelebter Republikschutz und das ist neu in diesem Land. Das steht auf der Seite 1 der TAZ. Und jetzt könnte man... Das wäre der Punkt. Sagen, ja, natürlich hat sich Deutschland irgendwie im gewissen Rahmen modernisiert, nach unter Rot-Grün oder danach. Also als ein Punkt wäre zu nennen, die teilweise Reformierung des Staatsangehörigkeitsrechts, also weg von dem völkischen Blut- und Bodenabstammungsrecht. Das unterstellt aber das zivilgesellschaftliche Reden von der Zivilgesellschaft oder alles, was da so drunter fällt, verschweigt aber, dass dieses bessere Deutschland, das sich da permanent inszeniert und das ja auch in diesem Namen Kriege führt und in Europa aufpumpt und sich als neuer Zuchtmeister der Europäischen Union irgendwie herausstellt, nicht nur mit dem Verweis auf die deutsche Vergangenheit, auch natürlich immer mit dem Verweis auf die eigene ökonomische Leistungsfähigkeit. Das unterstellt ja, dass dieses ganze zivilgesellschaftliche Projekt selber nicht rassistisch ist. Und da würde ich eben genau das nochmal, also was ich vorhin gesagt habe, oder was ihr auch gesagt habt von The Voice, nochmal stützen, das ist halt gar nicht der Fall, sondern dieses Bündnis von Mob und Elite von 92, 93 ist eben aufgegangen, also hat sozusagen die faktische Abschaffung des Asylrechts durchgesetzt und ist eben aufgegangen, wenn man so will, also der Pogrom-Rassismus in so einem institutionalisierten Rassismus, als institutionelle politische Praxis, die ideologische Ausländer-Raus-Rhetorik auch gar nicht mehr braucht. Selbst die Nazis rufen ja nicht mehr Deutschland den deutschen Ausländer raus. Da geht es irgendwie um andere Themen, weil die selbst auf diesen geschichtspolitischen Turn von 98, 99 reagieren mussten. Also das finde ich sozusagen wichtig dabei zu bedenken und deswegen glaube ich, kommt man nämlich nicht aus der Kiste raus, indem man sagt, das sind gar keine Antifaschisten, so wie Micha das sagt, sondern man muss irgendwie sowas wie revolutionären Antifaschismus betreiben oder so. Ich glaube, das geht nämlich nicht. Antifaschismus und auch militanter Antifaschismus ist eine notwendige Zumutung wo Leute maximal, wenn es gut läuft, irgendwie so positive Militanzerfahrungen vielleicht noch als Mitnahmeeffekt dran machen können. Das ist notwendige Alltagspraxis, also auch antifaschistischer Selbstschutz. Aber man wird irgendwie diesen Totalaufarbeitungsdiskurs oder diese Inszenierung als besseres Deutschland nur dann angreifen können, wenn man halt irgendwie den Differenzrassismus, den Leistungsrassismus und die Festung Europa als das, was ist, benennt, was es nämlich ist, nämlich ein nationales Projekt. So, und zwar ein nationales Projekt auf erweiterter Stufenleiter, wenn man so will, wo sozusagen auf der, genau, also das habe ich genannt, warum, sozusagen, weil eine bestimmte Form von rassistischer Artikulation nicht mehr notwendig ist und Lampedusa alles in den Schatten stellt. Das ist jetzt nicht relativierend gemeint, sozusagen, was in 10 Jahren in Deutschland an offener rassistischer Gewalt passiert ist. Das heißt, man wird dort nur rankommen, wenn man Rassismus auch als einen Moment von nationaler Artikulation benennt und als integralen notwendigen Bestandteil von sozusagen so einer, von einer Nationen- und Staatenkonkurrenz benennt, ohne dabei die eigenen, also die sozusagen selbstdynamischen Effekte, ja, zu benennen. Also rassistischer Exzess irgendwie der Leute, die sich als Herrenmenschen inszenieren, ist ja sozusagen auch deren Selbstgenuss, so, wenn man so will, so sozialpsychologisch. Aber ich glaube, man wird das sozusagen nur radikal knacken können, und das wäre auch die Aufgabe in Rostock, genau darauf zu verweisen, in was für einem Kontext halt rassistischer Exzess und Sozialchauvinismus halt steht. Denn das sind die gängigen, neuen, moderneren Formen des Rassismus. Und das Problem oder die Herausforderung besteht aber darin, den rassistischen Alltag auf der Straße als auch sozusagen in der Zivilgesellschaft halt nicht dadurch zu relativieren, indem man eben auf diesen institutionellen Rassismus abhebt. Und das finde ich ist tatsächlich, also das irgendwie sozusagen so gut miteinander zu verbinden, dass man eben nicht da verkürzt und eben nicht sozusagen sagt, es gibt keine Nazi-Gewalt mehr oder so, sondern es gibt so einen Paradigmenwechsel, diesen Paradigmenwechsel hat es nie gegeben. So, das ist, glaube ich, auch einer der großen Irrtümer der antideutschen Theoriebildung. Ja. Jo. Danke, ein bisschen gezogen. Darf ich da mal anknüpfen? Ja, machen wir. Der letzte Satz finde ich sehr interessant. Den Paradigmenwechsel hat es nie gegeben. Ich möchte jetzt mal alles, was hier so als nationaler Diskurs und ideologische Positionierung durch den Raum fleucht, mal in zwei Richtungen aufdehnen. Das eine ist sozusagen die historisch-internationale und das andere ist die rein persönlich-menschliche. Rassismus findet, um mal mit der Menschlichkeit anzufangen, bei Menschen an. Also Menschen verhalten sich so. Und zwar seit Jahrhunderten tun sie das. Und es gibt eine besondere Sorte Mensch, die sich auch ganz besonders findet. Ja, also manche mögen spötteln, sie haben die Pigmente abgegeben und dafür Überlegenheitswahn geerntet. Aber diese Form, dass hier was ganz Besonderes stattfindet und was also auch jetzt auf diesem nationalen Diskurs quasi nicht erledigt werden kann, weil wie soll man das national auflösen, so eine Frage, eine rein menschliche Frage, kann man nicht national auflösen. Da muss sich jeder selber entscheiden und da wird dann am Ende im Fall von Rostock-Lichtenhagen dann entweder mit den Nazis irgendwie mitmachen, sich der Hose vollpinkeln oder sonst irgendwie Gewalt anwenden, oder er wird die Gewalt von Seiten des Staates bekommen. Ja? Das heißt also, diese politische Entscheidung ist das eine, die Konsequenzen sind bekannt, Ideologien sind auch, also aus meiner Sicht ist es bekannt, dass das jetzt nicht so zielführend ist, weil Ideologien halt immer in den Rahmen eines nationalen Konstruktes reinpassen sollen. Und da ist das halt einfach nicht auflösbar auf der Ebene. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Zu der Situation von Rostock-Lichtenhagen 92 muss man einfach sagen, also erstens hat sich nichts geändert, weil historisch Kolonien bis heute abgeschafftes Asylrecht und der Umgang mit Afrika, dass also dort die Küsten leer gefischt werden, dass den Leuten dort die Lebensgrundlage quasi weggenommen wird aufgrund der Wirtschaftspolitik der EU, Da hat sich nicht wesentlich was geändert, also zumindest nicht für die Leute, die es betrifft. Kriege sind da, es ist alles top, es alles, läuft alles ganz, ganz prima. Und ihr, hier, wir alle machen, profitieren davon und finden das übelst toll, dass es so ist. Und haben fette Diskussionen, was jetzt das Richtige und was jetzt das Falsche ist. Ich persönlich glaube, dass Deutschland dem Faschismus anheimgefallen ist, hat einfach nur was damit zu tun gehabt, dass sie zu wenig Kolonien hatten und irgendwie klarkommen sollten. Und haben es dann sozusagen übertrieben und haben, sagen wir mal, wenn man jetzt mal so ganz, ganz böse wird, sagt man mal, dann hat man, haben sich die Deutschen drauf versteift, anderen Menschen mit auch weißer Hautfarbe etwas anzutun, was sie anderen Menschen mit anderen Hautfarben schon jahrhundertelang angetan haben. Und das war dann plötzlich zu viel. Deswegen kam dann plötzlich, oh, das geht so nicht, das müssen wir anders machen. Also das ist die Wurzel des Faschismus. Da haben sich alle irgendwie geeinigt dagegen, dass das irgendwie nicht toll ist, aber an den Grundsätzen hat sich sozusagen nichts geändert. Und zu den internationalen Zusammenhängen, Rostock-Lichtenhagen, da war einfach mal Bosnienkrieg vorher. Da haben alle Europäer in Bosnien, auf dem Balkan, irgendwie einen fetten Krieg angezettelt und haben gewusst, dass die Leute dort fliehen werden und kommen werden und dass es irgendwie zu viel werden könnte. Deswegen musste politisch gegengesteuert werden. Und da muss ich sagen, da sind die Nazis einfach nur die willkommenen Deppen. Da sehe ich kein großes Bündnis, was da irgendwie entstanden ist. Das ist ganz, ganz harte, faktionale, reale Politik, die da abgelaufen ist. Die CDU hat das ganz klar politisch so manipuliert, dass die SPD, obwohl sie gesagt hat, das Asylrecht ist sozusagen ein Grundfest, der wird nicht dran gerüttelt. Ein paar Pogrome später und die SPD ist umgefallen, fertig, und dann haben die das gemacht. Und nebenbei bemerkt, ist das die einzige Änderung an dem Grundgesetz, was eigentlich mit der Wiedervereinigung in eine Verfassung hätte umgewandelt werden sollen. Das heißt also, auch da ist nichts passiert. Also verstehe ich so ein bisschen die ganze Aufregung in der Positionierung nicht wirklich, weil die Kontinuität einfach da ist. Vom Kolonialzeitalter bis heute geht das weiter und jeder muss sich einfach irgendwie fragen, reicht das ein bisschen Zivilgesellschaft aus? Hier in der Taz, ich finde es auch irgendwie ekelhaft, aber ist es das, was ausreicht? Kann man jemandem Menschlichkeit beibringen, der das irgendwie nicht drauf hat? Also das wirklich nicht drauf hat. Leute, ihr guckt euch um. Es sind Menschen, es sind eure Mitmenschen und die haben es nicht drauf. Die sind nicht in der Lage, irgendwie mitfühlend zu sein, zu gucken. Die freuen sich, wenn andere Leute unterdrückt werden. Das ist eine Radfahrermentalität Sondershausen. Und das zu ändern, das ist auch nicht irgendwas, wo ich jemandem jetzt ein Bild dagegen halten soll oder kann. Also ich denke nicht, dass ich jemandem ein Bild dagegen halten soll. Also wenn überhaupt, bin ich das Bild. Ich verhalte mich so und ich bin selbstbewusst. Ich habe meine Ideen und wenn irgendwo was passiert, gehe ich hin und sage, Alter, warte. Ja? So kann das nur funktionieren. Und daraus ergeben sich dann auch Gemeinsamkeiten, wo man wirklich was gemeinsam verändern kann. Aber mit großartigen Programmen, wir müssen jetzt so und so und so machen, wir müssen alles so und so und so denken. Und das ist alles schon jahrhundertelang gelaufen. Und das ist im Prinzip dieses Laufrad, in dem sich die Gesellschaft hier in Europa entwickelt. Euch müsste allen klar sein, dass wenn alle Menschen auf der Welt so leben wollten, würden wir in Europa oder in Amerika, dann brauchen wir Sex für den Kugel. Also eigentlich kann man wissen, dass es so nicht weitergeht. Also wäre eigentlich auch der erste Schritt, zurückzutreten und kürzer zu treten. Nein, das ist überhaupt nicht drin, das muss ja vorangehen. Und dass Deutschland jetzt die Führungsrolle in Europa übernommen hat, das ist die Fortsetzung von Krieg mit ökonomischen Mitteln, um es mal rumzudrehen. Ne? Früher war das halt so, dass wenn die Ökonomie nicht mehr gereicht hat, mal Krieg gemacht, da kann man sich neu wieder aufbauen. Ist jetzt auch noch so, bloß dass man es halt woanders macht. Ja? Und zu der ganzen Geschichte, die vielleicht auch noch ein bisschen mehr Betonung bräuchte, ist die Südgrenze Europa am Mittelmeer. Da verrecken jedes Jahr 18.000 Menschen nach Schätzung des französischen Geheimdienstes. 15.000, 18.000, scheißegal, ist die effizienteste Grenze, die es überhaupt gibt. Und es ist eure, unsere Grenze. Und es passiert. Und Frontex ist eine Agentur, die nicht kontrolliert werden kann. Und alle machen mit und keiner ist verantwortlich. Und es hat sich eben doch was geändert. Es hat sich modernisiert, dieses Monster. Es modernisiert sich immer wieder, um am Ende das Gleiche zu machen. Wenn die Leute herkommen, werden sie hier drangsaliert, aber Hauptziel ist erstmal da abhalten und zwar mit militärischen Mitteln hauptsächlich. Ja. Ökonomisch, erst wird alles platt gemacht und wenn sie dann kommen, dann wird militärisch reagiert und dann abgehalten. Also das heißt, von den paar, in Anführungszeichen, die es hierher schaffen, mit denen die Deutschen überhaupt zu tun bekommen, das ist ein Bruchteil von denen, die verrecken, entweder im Originalland, wo sie herkommen, oder auf dem Weg hierher. Und es ist immer noch gängige europäische Politik zu sagen, ey, wir legen fest, wer hier wohin fahren darf. Wir machen unseren Schengen-Raum, da darf alles passieren und alles andere hat draußen bleiben. Überlegt euch mal, wie man legal nach Europa einreist. Wer als erstes rausgefunden hat, kann sich hinterher bei mir melden. Das würde ich mir gerne machen. Ja, genau. Ich habe jetzt auch noch, es geht direkt quasi, du hast ja schon so den eingeleitet auf jetzt von dem, was wie wir jetzt irgendwie als Linke irgendwie Politik betreiben, auf so eine, ja, auf diese, das ist der Genosse von Top auch mal genannt hat, dass, also wer von Lampedusa nicht reden will, hast du gesagt, und der soll von Lichtenhagen schweigen, das hast du ja quasi jetzt nochmal hier genau dargelegt. Jetzt wäre nochmal ein bisschen die Frage an euch als The Voice, wie ihr, ja so, der Diskurs, der damals war so, könnte man sagen, sogenannter Ausländer-Raus-Diskurs, Discourse of Ausländer-Raus, maybe you could say. Und der entwickelte sich ja so in Gesellschaft und Politik, also nicht nur irgendwie, wurde auch heute schon oft genug dargelegt. Und wie entstand daraus jetzt so eine, daraus entwickelt sich ja so ein neues Selbstbewusstsein für Migranten im wiedervereinigten Deutschland. Und was für Konsequenzen, also auch nochmal zur Geschichte von Selbstorganisation, was für Konsequenzen, was? Achso, ich dachte immer, es gehört, sorry. Ich hatte irgendwie eine Frage. was für Konsequenzen hat das für so eine Selbstorganisation mit sich gebracht? Und wie organisiert ihr euch heute? Und wo ja auch heutzutage, jetzt gerade in Krisenzeiten, ist ja so eine vermehrte rassistische Hetze, also natürlich Rassismus generell, rassistische Hetze und halt auch so ein neuer Sozialchauvinismus wieder vermehrt zum Vorschein kommen. Ja, wie macht ihr das? Ja, I think the discussions already is really more of my interest because really talking about the voice is just like I'm here, I'm the voice, this is what we are, this is what we are not. I think it's very important to really see that racism is a culture. It's more than ideology. Yeah. The system feed from it. Keeps people employed, keep people political, just to say something about it. So racism is something that I think is a European culture, is needed to continue their dominance, their hierarchy, their supremacy, everything. But the problem is it enough to make a demonstration? Is it enough to protest? Is it enough to write something about it without really getting a position of changing also our mind of what it is? I think this is part of the problem, and especially Germany, because I think the left are also part of the whole problem. Yeah, they really don't take it serious, and at the end, they even make situation worse. You know, it's just like A policeman is coming, we all stand on the road, yeah? But the policeman is still there. Tomorrow, nobody is there. It's still the same people, and the victims are there. So what have we done? Nothing. So, and I don't want to go much into the left issue because I'm really seeing a new young people who are really into it, and maybe it's possible really to be clear that the system has failed. The left have failed totally, worsely, worse than the Nazi. Yeah? They've really, the politicians have used us for their campaign. And the politicians are part of the left. Maybe the opposition. Yeah? So it's very much important to know that the role of Germany is crucial. It's just like no border, no nation. For me, no Germany, no border. Yeah? No Germany, no border. Forget it. It's escapism. It's totally escapism because they want to take it to somewhere else. Stay here. Get into it. Find out what is going on. Get involved. And definitely you are part of the solution. I just see it from my experience that people make the difference. They are not coming from another country to come and solve the problem of Germany. Of course, when I say Germany is the border, also other countries are also the border. You cannot just bring them down like a basket and start putting things together. Oh, no border, no nation, no border, no nation. Who creates the nations? Here it started. It's up from the whole colonial, you know? Continuity. Do we even have borders? It's European borders. The Frontex is controlling now anybody who leaves Africa, who is having a passport in Nigeria, is known by the German system here. It's known by the German security. So it's not only the border. They are even controlling the people inside another country. They need it. And it's just like he said, it's the acceleration is so much that the little you do, they just get more, you know, advanced. So the responsibility of Germany, it should be seen that Germany is a problem for us. It must be very clear. Of course, there are even the left who are even trying to create monopolized persecution. They want to monopolize persecution. Only the Jews were persecuted, refugees are not persecuted. Yeah? These are left. What do you want to say about it? How prepared are they? Yeah? So it's a war on all fronts. It's not just a question of seeing the Nazi. I mean, the government is the problem. They create the Nazi. They create it, and they need them. So there's just no use of trying to say the Nazi is there. Let's fight it. Yes, we have to fight every form of abuses. There's no doubt about that, you know. We have to do it. Fight the Nazi. How many do Antifa know the connection between deportation and the Nazi on the street? When the connection is close, we are able to know where we stand in fighting this system. It's not just a question of, you know, ideology. No, they need it. They live on it. And without racism, they can make war. Without racism, they can create borders. Without racism, they can't exploit. All this have to be taken into consideration of the importance and the resources of racism in Europe. And more especially by the German state that have had really the strongest experience in exploiting all this so-called ideological background. They are experts. They even want to promote it so that other people pay for it to know how to keep refugees in the lager. They are ready to pay you to be controlled. That is Germany. They will pay you to be in prison. That is Germany. So we have to see it from a very wider perspective. Like I said, let's stay alert. We shouldn't give even chance for any Nazi to do what they want. But beyond that, it's just what they want to make out of us, the government itself, you know? So this is, I just wanted to get this point clear of how I see it and what the main important thing to really unite the struggle effectively. And most, I think Germany is lucky that there is voice here. Of course, yes. Yeah? Because they've been able to stand the time. In Thuringen, since 2004, no African refugee comes to Thuringen because of the voice. So they are ready to do anything to crush you down. But when you know what you want, the sky is the limit. They are afraid because they are so corrupted politically with this racist structure. You know, they are so... In fact, we see them now just like chicken. When you talk of an Auslander beholder, we don't even take them serious. We know that, you know, you have to do the work to be promoted. You have to deport. The more deportation you make, the more promotion you make to get into the security system, the control system. Germany here, right? So it's just there. So, but how can we get along with this whole thing? Of course, when the voice started, we started in a lager. They are closed now, this lager. 10 lagers have been closed in Thuringen. And with the caravan network, we are closing also other lagers in different states. We couldn't imagine this in our first year of engagement. We never even thought we were going to fight against lager. So how does it come? The government policy of isolation is what feed the Nazi. And the same policy of destroying the rights of refugees. And the politics of isolation is their basic politics. Even if you have the right, they can still manipulate it. So why are they isolating these people? Of course, we also have problem of Nazi in the Heim, in Thuringen, but they just couldn't continue. The refugees were able to stand up and fight back. They organized demonstration from the forest, walk about 4 kilometers to the city. Because they know the solidarity is there. So solidarity is a weapon. Solidarity have kept us on. And I think we are able to do a lot more because we've come through the hardest process. We've been isolated, we've been excluded, but we fought back. Yeah? So we have to really see how the system is being used. The politics of isolation should be very much questioned. When we came, we started the voice in a lager, very isolated. We thought we want to inform people about Nigeria, about Africa. We thought we were after our problem, but with years, we discovered that we are fighting for everybody here. So I'm not here talking of how I fight for the refugee. I'm talking of how our fight is going here in Germany. And it's your fight too. It's my fight. I think this is what we should really get to know, that the voice is not just a refugee group who wants to say, oh, we are here, we are doing this, we are doing that, help. No, we want you all to wake up by all means possible. And this, I think, is very possible. Start documenting the situation of refugees around you. Let the authorities know that the isolated problem they are trying to create, you don't tolerate it. And I think with this, you can be engaged every day. You don't need academic exercise to really get something done because the problem is everywhere. You see it. 10 kilometers from here, for sure you'll find a lager. They are people. They are not just here because, you know, I mean, they are not speaking because they are in Germany. They are born to speak. They are born to see. They are present. And I think this is how we have to see the continuity of the struggle. The left have failed. I cannot mention two groups in Germany, more than two groups. Actually, yeah, after the long years of work, the Antifas are not connected to the main issue of the state position on Nazi, racism, deportation, no. Yeah? So I think they still need to do a lot more to really have a strong position that can confront the system. We don't want to confront the Nazi just alone. We want to confront the system. We want to control the system. And you don't need anything. It's just to show that we know what they are doing. It's enough. You don't need anything. Network. Just network. They will open up. They will be afraid of you. Maybe you will say a bit more about activists, you know, how we are able to really get them crushed down. Because they are fond of threatening. Even the Buddhism. Yeah? They are all connected in the same system. The war begins from here. The war in Africa begins from here. The war in Iraq begins from here. It doesn't matter who is there first, because the system needs to feed on that. This is what I'm trying to say. The politicians, of course, will continue to be the victims of the politician, because every opposition wants to use migrants as their game card. Just a game card. They don't give a shit about them. When we were preparing the demonstration of residence fees in 2000, Congress, before the demonstration in 2001, which has been the biggest demonstration till now in the history of the refugee struggle, the Greens, they were writing paper. Yeah, that's to be abolished. But when they got to the government, they never mentioned it one day, one second. Yeah, it was really strange. And they are out again now. And maybe they need to say more about migrants' problem. The linker is the same for me, because it's the game of the opposition. And it's also the game of the linker too. We want you to sit there. And we reach ourselves every day. When I talk about left, I mean the only left I really recognize are those we are walking every day in the caravan. They are also Germans. But our work is not occasional. You know, it's 24 hours. People are ready to respond at 12 o'clock midnight. Yeah? Because you have to stop the deportation. You have to stop a lot of things. Police brutality, Urijalo, maybe some of you know about it. It's life. Yeah? How they try to put it together. So, it's more than just anything else, but I'm here now to say, hey, brothers and sisters, friends, activists, let's change our way of seeing this problem. That we can be able to have a wider possibility, a wider platform of reflect. Because the time we were fighting for residence, please, in 2000, Congress of the Voice, we said, hey, if the residence, please, is not abolished, the Germans who are not employed will be affected. Sorry, the weaker people will be affected. And it is so. Hard fear. It's residence, please. But it's not a crime like with refugees. Yeah? It happened. He was just also telling me today about Good Sign. How they even try to use option of Good Sign in the hard fear. Yeah, in the hard fear, and maybe you take it, it's just there because, you don't want to challenge the system, maybe a policeman will come. People are going demonstration here with eyes closed. Why? We are testimony to the system. Let us open our eyes and see them that we are here. We don't need to cover our eyes. We don't need to start throwing stones just because you want to create a radical effect. No, the voice is not there. Yeah? We want to tell the police we are here to control you. Stop there. Don't move. Of course, it's happening. It's very possible. Yeah? So it's possible to change the whole way of seeing the struggle. Sorry. Yeah, I just, maybe I stop here. I wanted to ask more about the demo in Rostock-Lichtenhagen or something. But as you said, wie du gesagt hast, ist ja, there is a 24-hour struggle, and I guess it would be easier for us now to maybe talk about it in a discussion. And it's already like, right now it's 10 o'clock. Dass wir kurz 5 Minuten Pause machen und einmal Luft und dass wir dann diskutieren oder wollen wir direkt diskutieren?